Deutschlandfunk. Corso. Die Golden Globes, das war auch die vielbeachtete Rede von Meryl Streep, in der sie ja nicht nur ein politisches Statement abgegeben hat, sie hat auch über ihre Vorstellungen von Film- und Schauspielkunst gesprochen. Der Teil ist dann ein bisschen untergegangen. Das Kino lebe davon, sich in andere hineinzuversetzen, und von jedem Schauspieler verlange jede Rolle Empathie. Große Worte, die man sofort unterschreiben würde, aber inwiefern das der Leinwandrealität entspricht, ist nochmal eine andere Frage. Und die stellt sich jede Woche wieder mit den Filmen, die neu ins Kino kommen. Zum Beispiel bei Matt Damons aktuellem Ausflug in das chinesische Monumentalkino, bei einer Screwball-Comedy über einen Holocaust-Forscher von Chris Kraus und bei einer Bankräubergeschichte, die sich unser Kritiker Hartwig Tegeler zuallererst für uns angeschaut hat. Der Titel Hell or High Water. Hell or High Water ist ein US-Slang-Ausdruck. Er bedeutet so viel wie komme was wolle oder auch weder Tod noch Teufel können mich davon abhalten. Darum geht es im Film Hell or High Water. Chris Pine und Ben Foster sind zwei Brüder, die Filialen einer texanischen Bank ausrauben, die sich das Land ihrer hochverschuldeten Mutter unter den Nagel reißen will. Der Clou? Mit dem geraubten Geld aus verschiedenen Filialen wollen die Brüder den Kredit bei eben dieser Bank bedienen. Sie dürfen niemandem etwas sagen, richtig? Naja, was gäbe es da zu sagen? Ich meine, ihr habt das Geld beim Glücksspiel gewonnen, oder nicht? Den Bankräubern auf den Fersen, Jeff Bridges als Texas Ranger kurz vor der Pensionierung. Ich vermute, sie versuchen eine bestimmte Menge zusammenzukriegen. Da werden noch einige Banken herhalten müssen. Hell or High Water ist ein Genrefilm, der die klassische Bankräubergeschichte Bonnie and Clyde etc. pp. Mit einem präzisen Gefühl für die heutige Situation in den USA verbindet. Die ökonomische und sozialpsychologische Spaltung des Landes, die immer weiter klaffende Schere zwischen Arm und Reich, die sich hier in ausgeblichenen Bildern staubiger texanischer Wüsten, Diners, Motels und Highways zeigt. Hell or High Water von David Mackenzie. Ein Meisterwerk. Du wirst so schnell negativ. Hör mal zu, ich bin Holocaust-Forscher. Es gibt mir das gottverdammte Recht dazu, positiv zu sein. Anders gefragt, darf man im Kino über den Holocaust lachen? Von Charlie Chaplin bis Roberto Benigni ist die Frage mit einem klaren Ja beantwortet. Filmemacher Chris Kraus folgt dem und lacht mit uns zusammen in seinem Film Die Blumen von gestern über den humorlosen Wissenschaftler und seine politisch korrekte Verarbeitungsanstrengung. Die Blumen von gestern ist zunächst eine Screwball-Comedy, in deren Mittelpunkt der Forscher, Lars Eidinger, und seine Assistentin, gespielt von Adèle Haenel, stehen. Das funktioniert am Anfang verblüffend gut. Kämpfen für Subventionen, das ist wie Ficken für den Frieden. Ja, und ich glaube auch an Ficken für den Frieden. Ehrlich gesagt kann Ficken niemals ganz falsch sein. Leute ihrer Generation haben überhaupt keine Skrupel, sie wollen doch nur einen Job. Doch wenn Totila, der deutsche Forscher, und seine französisch-jüdische Assistentin Sazi als Paar zusammenfinden und dabei die Verstrickung ihrer Familienvergangenheit aufdecken, verliert sich der provokative Ton der Screwball-Comedy. Das Böse und Provokative ist verschwunden, an seine Stelle ist Betroffenheit getreten und plötzlich wirkt der Film fürchterlich konstruiert. Die Blumen von gestern von Chris Kraus, enttäuschend. Sie sehen nervös aus. Zu nervös für eine so große Mauer. In den besten Momenten des Kinos erzeugt Monumentalität dieses Gefühl von bigger than life. In diesem Sinne lassen die ersten Szenen von Zhang Zhimous Film The Great Wall Gutes hoffen. Wenn Matt Damon und Game of Thrones Star Pedro Pascal als westliche Söldner durch die unfassbare Schönheit der Wüste Gobi reiten und an die große chinesische Mauer gelangen, da sehen wir Bilder von einer unfassbaren Wucht. Sehr treffend hat das Matt Damon ausgedrückt, wenn er sagt, dass Regisseur Zhang Zhimou auf der Leinwand malt wie kein anderer. Du weißt, was du tun musst. Das letzte Mal lief es nicht so gut. Da waren wir betrunken. The Great Wall erzählt eine Fantasy-Geschichte aus dem 12. Jahrhundert. Die zwei Westler werden an der großen Mauer in den Kampf einer geheimen Armee gegen mysteriöse Feinde verwickelt. Zum Problem des Films wird die Art dieser Feinde. Es sind gierige Monster, eine Mischung aus Drachen, Greif und Bär und natürlich erschaffen im Computer. Da zählen am Ende dann weder Bildästhetik noch Psychologie der Figuren, sondern Computerbild-Action. Mit 135 Millionen Dollar ist The Great Wall der bisher teuerste in China gedrehte Film. Eine amerikanisch-chinesische Koproduktion, ganz im Trend von Hollywoods Orientierung am chinesischen Markt, der inzwischen eine entscheidende Einnahmequelle der US-Filmbranche darstellt. The Great Wall von Zhang Zhimou. Enttäuschend.